Wir beginnen mit Christoph Wünsch. Er ist eine vielseitige Persönlichkeit im heutigen Musikleben. Nicht nur als Komponist, sondern auch als Pianist, Hochschullehrer und Wissenschaftler. Seit 2001 ist er Professor an der Würzburger Musikhochschule und seit 2017 Präsident der Hochschule. Wir hören sein Werk Zwischen Tag und Traum für Streichquartett. Es spielt das Novalis-Quartett. Zwischen Tag und Traum, ein Streichquartett von Christoph Wünsch war das, interpretiert vom Novalis Quartett. Dieter Buven war bis zu seinem Tod 2020 Dozent an der Hochschule für Musik in Nürnberg und wurde 2014 zum Honorarprofessor ernannt. Als Komponist beschäftigte er sich hauptsächlich mit Kammermusik, komponierte unter anderem für das Rascher-Saxophonquartett. Zum Beispiel das Stück Nachtgedanken, hier gespielt vom Akademiequartett, mit Günter Priesner, Andreas Bader, Peter Atmann und Gerhard Buchloh. Thank you. Thank you. Thank you. eine Aufnahme mit dem Akademiequartett. Sie spielten das Stück Nachtgedanken für Saxophonquartett von Dieter Buwen. Drei Bilder von Werner Knaup setzte Uwe Strübing im Jahr 2008 in Musik. Das Werk heißt Artotop, drei Skizzen für Orchester und es behandelt drei Naturimpressionen. Einen Vulkan, der eher still und unheimlich erscheint, eine Wüste, durch die der Sandsturm peitscht und eine raue Meeresskizze. Es spielen die Nürnberger Symphoniker unter der Leitung von Alexander Shelley. Thank you. Thank you. Bei Uwe Strübing wird Musik zum Bild und auch andersrum. Drei Bilder des Malers Werner Knaup setzte er in Musik unter dem Titel Artotop, drei Skizzen für Orchester. Es spielten die Nürnberger Symphoniker unter der Leitung von Alexander Shelley. Wie Uwe Strübing stammt auch unser nächster Komponist aus Ravensburg, Rolf Rudin. Er gehört besonders im Bereich der Blasorchester und Ensemblemusik zu den wichtigsten zeitgenössischen Tonschöpfern. Seine expressive Klangsprache ist in folgendem Werk für Chor a Cappella zu erleben, Die Spinnerin. Es singt der Musiker Viva Chor Bamberg unter Fritz Braun. Ein Chorlied von Clemens von Brentano, Die Spinnerin, Nachtlied für Chor a Cappella von Rolf Rudin. Fritz Braun leitete den Musica Viva Chor Bamberg. Im Concerto Bavarese auf Bayern 2 folgt jetzt noch ein Werk von Wilfried Jentsch. Er war lange in der musikalischen Ausbildung tätig und hat dadurch einen starken Bezug zur Praxis entwickelt. Dadurch gehört er zu den Komponisten, die die Breite der Blasorchesterszene nachhaltig geprägt haben. Eine andere Seite erleben wir in seinem Stück Paysage FLV für Bassflöte und Zuspielband. Karl Schicker spielt die Bassflöte. Thank you. Thank you. Thank you. Aus dem Paysage-Zyklus für jeweils ein Soloinstrument und computergenerierte Klänge von Wilfried Jentsch hörten wir das Stück für die Bassflöte, hier gespielt von Karl Schicker. Als nächstes Musik von Berthold Hummel. Der lehrte an der Musikhochschule Würzburg und war später Präsident der Hochschule. Als Komponist war er sehr produktiv und schrieb Werke in vielen Gattungen. Besonders bedeutend sind seine Messen, Oratorien und geistlichen Chorwerke. Aber auch Instrumentalmusik gehört zu seinem Œuvre, wie hier Kontraste für Streicher Opus 50, gespielt von Il Capriccio. Die Leitung hat Friedemann Wetzel. Thank you. Thank you. Il Capriccio unter Friedemann Wetzel, das war ein Werk von Berthold Hummel, Kontraste für Streicher Opus 50. Und zuletzt hören wir noch das Klavierstück A New Morning von Herbert Hechtel. Interpret ist Peter Sauermann. Thank you.

Peter Sauermann spielte das Klavierstück A New Morning von Herbert Hechtl.